Und welche Referenz gibt es dazu im Fernsehen eventuell? Ja, und es spielt ja auch eine Rolle, ob es jetzt ein Top-Thema ist, also ob es jetzt auf der Titelseite steht und so weiter. Absolut. Der Take-Off hat übrigens recht. Natürlich wählen wir Parteien und nicht die Abgeordneten. Aber wenn ich eine Partei wähle, dann kann ich auch davon ausgehen, dass der Abgeordnete dieser Partei mich ein wenig vertritt. Und im Moment tut der Datenschutzbeauftragte gar nichts in der Richtung, um irgendwen zu vertreten. Also zumindest nicht die Interessen der, deren Daten geschützt sein sollten. Wollte ich jetzt mal sagen. Ja. Machen wir eine ganz kurze kleine Sendepause? Ja, richtig, die Blase drückt. Einen Werbeblock. Also ich würde mal sagen, wir haben jetzt 42, dass wir so in 8 Minuten weitermachen, um 10 vor vielleicht. Dann machen wir um 22.50 geht's weiter. Wieder zurück sind. Ich hoffe das gerade. Ja, WB. Ja, sieht doch gut aus. Scheint zu passen. Sehr schön, das Lied scheint sehr gut angekommen zu sein. Das freut mich über alle Maße. Ich wollte übrigens gerade mal hier grüßen, wo ich hier das offen habe. Der Traumvampir hat auch gerade sein Ava wieder geändert. Ich kann nur sagen, folgt dem... Oh mein Gott. Folgt dem Traumvampir. Ja. Dem oder der? Der. Folgt der Traumvampir. Kann ich empfehlen. Ja, 15 Jahre ist es her, da habe ich Such a Search. Das empfiehlt sich auf jeden Fall nicht bei ordentlich Schnaps, dieser Bandname, muss ich mal sagen. Such a Search. Search und Serge. Ich könnte mal jemanden, der hieß Serge. Ist er heiß? Weiß ich nicht. Die ist nett. Die ist nett, das ist die Hauptsache. Nett. So. Schusselscheuch. Sehr schön. Wir können da nicht auch mal eine ganze Sendung machen, wo wir nur den Chat vorlesen. Ja, oder wo wir einfach nur lachen. Oder wo wir einfach nur lachen und den Chat schreiben lassen. Oder fappen, dann hörst du die ganze Zeit immer nur fapp, fapp, fapp, fapp. Das müssen wir aber in einer Konferenz machen, oder? So eine Fapp-Konferenz. Ja, Kreiswichsen. Ist das gleiche wie Keks, oder? Ja, bloß, dass da kein Keks in der Mitte liegt. Also ich will ihn nicht essen. Kommt drauf an, wenn die heiß sind. Oh, Scheiße. Hör auf, ey. Kopfkino. Ah, sehr schön. So, ich habe mal hier den Schnaps beiseite gestellt, weil ich glaube, wir machen ja keine Verschwörungstheorien heute mehr, oder? Nein. Nein, machen wir nicht mehr. Ja, wir haben den Origin abgefrühstückt, wir haben den Indekt abgefrühstückt, wir haben Elena haarscharf gestriffen und sind dann da auch noch ein bisschen drauf eingegangen. Puh. Was machen wir denn jetzt so zum guten Schluss? Boah, ich würde einfach mal sagen, weil wir ja ziemlich user-sozial sind, dürfen die User vielleicht noch ein paar Fragen im Chat stellen, wenn da noch irgendwas kommen sollte. Boah, aber jetzt kommen wir nicht wieder mit Cloud Computing. Ja, wobei Cloud Computing können wir ja eigentlich nur ganz kurz anreißen. Ja, oder wir können daraus auch ein eigenes Thema machen. Oder wir machen einfach in der nächsten Woche Cloud Computing. Ja, meine ich ja. Ja, machen wir in der nächsten Woche. Hier wird gerade geschrieben, wir sollen ein Lied singen. Hm. Aber ich glaube, dann hätten wir mal eben 1000 Listener weniger. Ich weiß nicht. Nächste Woche Cloud Computing. So, ach ja, ich habe noch ein gutes Thema. Ich habe ja vor kurzem meinen Personalausweis erneuern müssen, weil der alte abgelaufen war. Hast du jetzt diesen schönen neuen? Ja, der aussieht auch wie der neue Führerschein, so kreditkartenmäßig. Ja, man muss dort nicht zustimmen, seine Fingerabdrücke anzugeben, weil viele ja behaupten, man muss dort seine Fingerabdrücke angeben. Also man muss nicht zustimmen, die Fingerabdrücke abzugeben. Das kann man sich aussuchen, das ist optional. Und man muss auch nicht zustimmen, ob man den neuen Perso online aktivieren lassen will. Also dass man die Daten quasi online verfügbar gibt. Ne? Kann man mit dem Ding eigentlich schon einkaufen? Nee, ne? Nein. Das geht doch nicht wohl. Zum Glück nicht. Also ich habe muss nicht sein, ne? Ich habe ja, das ist ja total abgefahren. Ich habe ja beruflich mit neuen Personalausweisen relativ viel zu tun eigentlich. Also am Tag so sehe ich so 2-3 Mal welche. Und die unterscheiden sich, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe die ja nur so kurz in der Hand, aber die unterscheiden sich schon erheblich stellenweise. wenn ich das richtig gesehen habe. Kann Meinst das jetzt sein? Von der Farbe oder von der Form her? Beides. Also in der Form noch nicht mal. Größe und Form noch nicht mal so unbedingt. Aber ja, von der Farbe und stellenweise sieht das so aus, wie soll ich das sagen? So als wenn die zu lange in der Sonne gelegen hätten. Ja, meiner sieht aus wie so ein laminierter 50-Euro-Schein. Halt, das wollte ich jetzt auch nicht sagen, aber irgendwie sieht er richtig aus wie ein laminierter 50-Euro-Schein. Ja. Das ist schon merkwürdig, oder? Ja, ich hatte letztes Mal eine Diskussion mit jemandem im IRC, der gesagt hat, man muss dort die Fingerabdrücke angeben. Dann habe ich halt gesagt, muss man nicht, wie gesagt. Aber gut, das wollte ich nur mal so kurz ansprechen, weil man das ja auch so mit Datenschutz und so weiter verknüpfen kann. Absolut. Das heißt, wir haben nochmal eine kleine Lücke gefüllt. Wir haben jetzt irgendwas so mit 1:18. Ja, 1:18 haben wir jetzt gerade recorded. Meine Frage wäre, sind wir damit durch für heute? Weil spielt Pony Songs. Nee, wir spielen keine Pony Songs. Aber entschuldige bitte, Texan, dass ich nicht wusste, dass die Druckerei Probleme mit dem neuen Perso hat. Weil auch das sind ja, ich bin ja Verbraucher. Und das weiß ich doch gar nicht. Ich gehe doch davon aus, dass wenn so ein Ding hochtechnisiert, was kostet der? 70 Euro? Was? Nein, ich habe dafür 28 Euro bezahlt. 28 Euro, okay. Mhm. Ist der mit Fingerabdrücken teurer? Nee, ne? Puh, das weiß ich nicht. Kriegt man den dann billiger? Kriegt man die dann billiger wegen Datenbank? Ja, gibt's bestimmt billiger, oder? Da kriegt man wahrscheinlich 28 Euro, wenn man die Fingerabdrücke abgibt. Nein, also der Texim, der ist auch ein gut informierten, den kann man auch eigentlich zu allen Sachen was fragen. Mit seiner 400-Mbit-Leitung, wenn ich das hier so sagen darf, saugt er, glaube ich, das ganze Internet leer. Warum hat der eine 400-Mbit-Leitung? Keine Ahnung, weil das ein Bonzen ist. Der hat eine 400-Mbit-Leitung? Ja. Was? Der ja, ist das? Ja, habe ich mir auch gedacht. Was? Der ist das? Ja, aber gut, dann kann der für mich ein paar Sachen runterladen, das ist nicht schlecht. Ja, erst mal ausnutzen. Genau, manchmal so eine Auftrags. Ja. Gut, ich merke, es flacht langsam ein klein wenig ab. Und es geht auch zwischendurch um Griechenland und der Chat weiß auch gar nicht mehr, was er da noch groß zu schreiben soll. Wenn der Chat keine Wünsche mehr hat, dann würde ich jetzt fast schon so die Abschiedsphase einläuten. Nein, das machen wir auch nicht. Wir sprechen nicht von deinem Gemächt, Dude. Nee, der wäre auch zu klein, um darüber zu sprechen. Kann das sein, dass wir jede Woche den irgendwie auf dem Kieker haben oder so? Ja, ich sag mal so, was er immer so schreibt, ne, da muss man einfach was zu sagen. Okay. Nochmal der Aufruf für alle. Liquid hat keine Freundin. Wenn ihr irgendwo wenn ihr irgendwo Potenzial seht, irgendjemand kennt, der irgendjemand kennt, sprecht ihn an. Er ist nicht schüchtern. Ich habe Fotos gesehen, er sieht verdammt gut aus. Und ja, ich wollte nochmal eine Werbung für das Herzblatt. Jackel, ich danke dir herzlich, dass du dir wieder heute die Zeit genommen hast auf einen heiligen Samstag. Ach, kein Problem. Sonntag wäre zwar auch cool gewesen, weil da mehr Leute online gewesen wären, weil viele sind jetzt, denke ich mal, auch weg. Es sei denn, dass Real Life sackt ja eh. Man muss halt vorm Rechner sitzen. Ja, also war kein Problem. Ich glaube, den nächsten können wir Samstag ansetzen. Und du bist morgen in Frankfurt? Kannst nee, du meinst Sonntag. Ja, meine ich ja, Sonntag, Entschuldigung. Ich habe so einen wunderschönen Kalender da. Ich bin morgen in Frankfurt. Ich besuche morgen in Frankfurt das Camp und habe mir vorgenommen, ich nehme mein Diktiergerät mit und werde dann dort ein paar Impressionen einschneiden. Einschneiden, auch sehr schön. Zuerst nehme ich sie auf und dann schneide ich sie ein. Kannst du ein paar Zeitgeister aufnehmen, was die Idioten sozusagen haben? Das ist mein Ziel. Ich wollte nämlich dort die Camp-Bewohner, wollte ich eigentlich alle mal so besuchen in ihren Zelten. Und ich stelle mir jetzt gerade vor, dass an jedem Zelt auch so ganz klar dran steht, wer da wohnt. So stelle ich mir das gerade vor. Und ich hoffe, ich finde dann halt, ja, ich stelle mir das wirklich so vor, dass dann da so ein MPD-Zelt ist oder ein MPD-Zelt, ja. Ein MPD-Zelt. Das hoffe ich zu sehen und das werde ich auch fotografieren und das wird ganz toll. Und ich habe ein ganz tolles App gefunden. Ich muss mal kurz Werbung für ein App machen. Und zwar heißt dieses App Flink. Und Flink ist sozusagen eine Mitfahrzentrale auf dem iPhone. Und man kann dort sagen, pass auf, ich will von da nach da und nimm mich bitte mit. Und dann durchsucht diese Datenbank nach Leuten, die auch gesagt haben, ich fahre da und da lang und ich kann jemanden mitnehmen. Und so werde ich dann jetzt halt über Flink nach Frankfurt hinfahren und zurück mit dem Zug. Ach komm, das läuft doch auch über Indect. Ja, das kann, das ist okay. Aber dann, ich fahre übrigens mit Özil, so nennt er sich, fahre ich dahin. Wenn er nichts mehr von mir hört, ich fahre so ungefähr um 11.30 Uhr los. Wenn er nichts mehr von mir hört, ab 11.30 Uhr, wisst ihr, Özil hat mich entführt. Man sollte auch nicht mit Leuten fahren, die man nicht kennt. Aber gut, okay. Hm. Er kriegt da sogar Geld dafür. Das hört sich ein bisschen an wie so ein Bang-Bus oder so. Wie so ein Bang-Bus von den Bang-Bros, ja. So stelle ich mir das gerade vor. Also wenn ich irgendwo in einem, was weiß ich, ich will jetzt keine Minderheiten diskreditieren, deswegen sage ich es nicht, aber wenn ich in irgendeinem Ensemble lande und dann dort der freien Liebe frönen muss, dann wisst ihr, ich wurde entführt. Ja, du kannst mir eine SMS schreiben, wenn du Seife aufheben musst, dann komme ich dich retten. Wenn ich das dann auch schaffe, dann werde ich das tun. Ja, ich sage allergrößten Dank. Es war wieder eine sehr schöne Folge. Es war mal wieder ein Fest, mit dir sprechen zu können. Ja, ich nehme das Diktiergerät mit. Immer wieder gerne. Ja, ich würde sagen, nächsten Sonntag gehen wir wieder live raus zur altbewährten Zeit. 9:30 war es, glaube ich. Sonntag war es ja, glaube ich, ein bisschen früher, ne? Weil wegen Montag arbeiten und so. Ich glaube, wir haben es ja letztes Mal um 7:30 gemacht. Echt, haben wir? Ich kenne unsere Zeiten gar nicht damit. Hm? Letzte Frage, who's the best pony? Das ist einfach, Foxy Pie. Das ist so einfach, das sind doch keine richtigen Fragen. So, nächste Woche machen wir Cloud Computing. Da freue ich mich auch persönlich schon sehr drauf, weil ich bin ein massiver Cloud-Computing-Anhänger und auch Nutzer. Und dann könnt ihr mich alle flamen, weil ich total irgendwas bin. Seitdem, ich sage danke. Habe ich jetzt seitdem gesagt? Ach ja, übrigens, die Uhr wird morgen umgestellt, ne? Für alle, die es noch nicht wissen. Oder besser gesagt, von heute Nacht von 2 auf 3 Uhr war das, glaube ich. Ne? Die Sommerzeit ist zu Ende. Ich weiß es nicht. Ich mache das einfach nicht, weil alle meine Devices stellen sich selbst um. Also meine Uhr stellt sich selbst um, mein Rechner und mein iPhone auch. Ja, ja, und wie gesagt, sagen wir nächsten Sonntag dann wieder um 19.30 Uhr der nächste Podcast. Nächsten Sonntag 19.30 Uhr. Seitdem, genau. Du hast das Schlusswort wie letzte Mal. Ich sage einfach Tschüss und Jacques hat den Schlusspart. Ich esse übrigens gerade Kartoffeln, nicht wundern. Nein, ja, ich bedanke mich wieder recht herzlich bei den ganzen Zuhörern. Ich denke mal, dadurch, dass der Admin-Panel schon überlastet ist, werden es auch ein bisschen mehr als 1600 sein als beim letzten Mal. Ja, ich bedanke mich bei Riot Burns wieder für die nette Fragestellung, für das nette Podcasting und natürlich an meine Leute von Anno News. Das ist ein schönes Schlusswort. Ich sag Tschüss und danke. Schönen Abend. Tschüss.